Der gelungene zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 in der TVRK gibt den Funktionären des Generalverbandes der Japan-Koreaner Kurt Songyeon und den Landsleuten in Japan den großen nationalen Stolz. Zhou Il-yun, Vorsitzender der Tokyo Stadtdirektion von Songyeon, meinte, der auf einmal gelungene erste Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 und etwa 20 Tage danach der erfolgreiche zweite Testschuss seien ein historisches, großartiges Ereignis, das das rapide Entwicklungstempo der Raketenindustrie des heroischen Korea und dessen mächtiges Potenzial vor aller Welt demonstriert habe. Park Jung-ji, Vorsitzender der Higa-Szenario-Zweigstelle der Stadtpräfektur Osaka von Songyeon, würdigte der gelungene zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 sei ein nationalgeschichtliches Ereignis, das gezeigt habe, wie rapid und glorreich die TVRK unter den Umständen der beispiellosen politischen Erpressungen und ökonomischen Blockade der USA und ihrer Anhängerkräfte großen Aufschwung erlebe.